Three Men Sitting on a Hollow Log. Das war ein Song von Cass McCombstead, vor kurzem mit A Folk Set Apart eine Platte rausgebracht mit Raritäten, B-Seiten, Space Junk, wie er selbst sagt, und mehr. Davon der eben gehörte Song. Die Platte war auch hier Album der Woche in der letzten Ausgabe hier beim Sunday Service. Den hört ihr nämlich in der letzten Stunde. Es gibt noch Musik, vor allen Dingen von Robert Pollard mit seinen ganzen neuen Platten und Bands, die er gerade am Start hat. Da wären Ricket Wiki, die Circus Devils und auch noch Musik für natürlich von Guided by Voices. Aber erstmal geht's hier weiter mit Bill Wells and Friends. Bill Wells, der schottische Jazzer, hat einige Freunde eingeladen, mit ihm zu musizieren. Das nennt sich dann Nursery Rhymes. Und wir hören einen Song mit dem Titel Lavender's Blue. Dabei ist Bill Wells mit Yola Tango zusammen im Studio gewesen. Klang doch mehr nach Yola Tango als nach Bill Wells. Ja, das waren Bill Wells and Friends, auch von der Partie, bei diesem Song übrigens hier gerade eben Norman Blake, war das richtig? Hier sehe ich das richtig. Von Yola Tango, genau, Quatsch, von Teenage Fan Club, der war auch dabei, also eine schottisch-New Yorker oder New Jersey Co-Produktion, ja, Bill Wells, Norman Blake und die Damen und Herren von Yola Tango bei diesem Song Lavender's Blue, das Ganze von dem Album Bill Wells and Friends mit dem Titel Nursery Rhymes. Schöne Platte auf jeden Fall mit schönen Songs drauf. Das nächste kommt von Singers and Players. Das war ein Kollektiv bei dem britischen Label On You Sound, welches 82 eine Platte veröffentlichte mit dem Titel Revenge of the Underdog. Das Ganze wurde gerade wieder veröffentlicht. Da hören wir mal rein mit dem Song Too Much Workload. Too much workload is on my shoulders. Too Much Workload, das waren Singers and Players, ein On-You-Sound-Kollektiv, das war Anfang der 80er und Mitglieder unter anderem Leute von The Slits, Jar Wash, Ben Sherman und anderen. Das Ganze, wie gesagt, erschien 82 und gerade eben frisch wieder veröffentlicht auf dem einflussreichen On-You-Sound-Label, da gab es diese Platte auch damals im Original, ebenfalls auch wie The Mothmen, deren Album aus dem Jahre 1980 mit dem Titel Pay Attention auch im Sommer wieder veröffentlicht worden. Hier kommen sie mit ziemlich cooler Musik, Not Moving. The fire. cooler Song, wie ich finde hier, von The Mothman, vom Album Pay Attention. Die Band damals gegründet, von einigen Mitgliedern, die früher bei The Druddy Callum mitmachten, das war so Anfang der 80er, und zwei der Mitglieder hier von The Mothman, nämlich Chris Joyce und Tony Bowers, haben daraufhin die Rhythmussektion von Simply Red gestellt. Das war so Anfang der 80er, das klassische Line-Up von denen, und damit sicherlich auch viel, viel Geld verdient, aber hier bei The Mothman und ihrem Album Pay Attention gab es noch irgendwie so ein bisschen DIY-Punk und sonst irgendwas zu hören. Jetzt gibt es diese Platte wieder auferlegt mit 6 Bonus-Songs. Das erste Mal auch digital. Vorher gab es das Ganze nur auf Vinyl. Und wir hören die nochmal. Die Mothman mit Factory, T-Point Factory. Ja, großer Spaß, nicht nur beim Musizieren, sondern auch beim Zuhören. The Mothman waren das mit Factory, T-Point, Factory. Pay Attention, das Album dieser Band. Ich weiß nicht, ob die jemals mehr gemacht haben, auf jeden Fall, aber wert reinzuhören. Musik aus den Jahren 1980, jetzt springen wir wieder ins Jetzt, ins 2015 mit We Are The City. Die kommen aus Kanada und haben gerade mit Above Club eine schöne Platte veröffentlicht, die zumindest bei einigen Songs mal nach Postal Service klingen, bei anderen nach Animal Collective. Hier ein Beispiel für ersteres, Keep On Dancing von We Are The City. We'll be right back. Ja, das waren also hier We Are The City mit ihrem Song Keep On Dancing und wie gesagt ein bisschen Postal Service-like, vor allen Dingen wahrscheinlich, weil hier der Sänger dieses kanadischen Trios mich sehr an Ben Gibbard von Death Cab for Cutie, / Postal Service erinnert und wenn es ein bisschen tanzbarer wird, ist es halt weniger der Indie-Sound von Death Cab, sondern eher der tanzbare von Postal Service. Aber bei einigen Songs sieht es auch ein bisschen abstrakter bezüglich des Pops zu, wo es dann wirklich so ein bisschen nach Animal Collective klingt. Beispiel hierfür Club Music von We Are The City. Please let dance music start after we have time to get messed up. And if you let it, the tears will still come. I'm tired of melodies like these with no lesson to teach. Supply me with the tools, all the tools and all I need. In the bathroom. Ihr hört den Sunday Service und das war doch ganz unverkennbar gerade eben Robert Pollard, wenn man ihn hört. Da weiß man aber nie so genau, in welchem Bandkontext er dann dort gerade singt. Ihr kennt Robert Pollard natürlich als Kopf und Diktator von Guided by Voices, die Band aus Dayton, Ohio, hat sich immer wieder mal aufgelöst, zusammengerafft, verschiedene Line-Up-Wechsel gehabt, auch mal wieder das ganz alte Line-Up dann am Start gehabt und ich glaube 2014 war wieder mal Schluss mit Guided by Voices. Stattdessen gibt es jetzt Rickit Wicki, eine Band, wo auch Kevin March zum Beispiel, Nick Mitchell und Todd Tobias mitmachen, die auch irgendwie alle aus dem Guided by Voices Kontext kommen natürlich. Und als Rickit Wicki hat Robert Pollard dieses Jahr alleine 3 Alben veröffentlicht. Eine kam so im Frühjahr, Sommer raus und 2 jetzt nochmal im Herbst. Eine davon mit dem Titel King Heavy Metal, von der hüpfen wir gerade Jargon of Clones. Und die zweite heißt, wie heißt sie noch gleich hier? Swimmer to Liquid Armchair und davon der nächste Song Poor Substitute von Rickit Wicki. Substitute, das war Rickit Wicki an der Gitarre und am Vocals und auch beim Songwriting Robert Pollard dabei. Der hat also als Rickit Wicki 3 Alben 2015 veröffentlicht. Da gibt es ein Soloalbum Faulty Superheroes, kam auch im Frühjahr raus und dann noch sein anderes Projekt die Circus Devils, da ging es los 2001. Das ist Robert Pollard zusammen mit Todd Tobias und Tim Tobias, die haben auch 2015 auch schon bestimmt ihre 12. 13. Platte veröffentlicht. Stomping Grounds heißt diese und hier Cold Joker von eben diesem Album. Cold Joker, yeah. Absolut. Joker. Das waren die Circus Devils. Robert Pollard im Zusammenspiel mit Todd Tobias und Tim Tobias. Ihr neuestes Album mit dem Titel Stomping Grounds. Auch gerade frisch rausgekommen. Klingt so ein bisschen rockiger als das vielleicht von Gutta Voices und auch von Rickety Wicky, die Nachfolgeband von GBV, kennt. Aber auch da gibt es einige ruhige Songs drauf, wo man wirklich mal wieder den Lonesome Cowboy in Pollard raushören kann. Zum Beispiel bei diesem hier Sunflower Wild Man. Reach for the spiders and crawl through the weeds. Question the apples and watch for the sunflower wild man. Ride into a jungle of sunflower stalks that stretch up like children and claw at the wildflower sun. The kitchen and sneak through the back. Don't let him hear you, he hides in the cracks of dementia. No one can catch the disease of the sunflower wild man. No one listens or cares or expects or concedes. No one connects with the call. All consuming restlessness at all. Wait for the time of 100 degrees. Crawl through the windows and land on your knees. It's the risk. Cherries from Oscula's tree, filled with green larvae, as they simply wouldn't agree. Race for a pause to the greatest lost cause if we not see. Dreaming a vortex of horses. Unspackled wall number three. Listen with me to Sunflower Wild Man. Listen with me to Sunflower Wild Man. Listen with me to Sunflower Wild Man. Sunflower Wild Man. Das waren die Circus Devils, eines von vielen Projekten von Robert Pollard von ihrem aktuellen Album Stomping Grounds. Ja, Robert Pollard, ehemals Chef von Gutted by Voices. Auch da gibt's was Neues mit älterem Material, und zwar Suitcase 4. Suitcase ist so eine Compilation-Reihe von Gutted by Voices. Compilation ist gut, so eine Boxreihe, wo es immer im Prinzip 4 CDs gibt mit 25 Songs drauf, also 100 Stück an der Zahl. Und der 4. Teil ist dort gerade erschienen und der Titel ist Captain Kangaroo Won the War. Und auch da gibt es jetzt hier viel Musik, weil das Ganze ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Gutta by Voices hier zu hören mit Walls and Windows. You're not talking again. Voices, die Lo-Fi-Helden par excellence hier mit ihrem Song Walls and Windows. Die Band gegründet das erste Mal 83, 2004 war dann Schluss nach diversen Wechseln beim Line-Up mit Robert Pollard als einzige Konstante. Und dann ging es 2010 weiter bis 2014 mit dem Classic Line-Up, also mit der Gründungsbesetzung sozusagen. Und jetzt gibt es Suitcase 4, eine Sammlung mit Raritäten, Demos, Outtakes etc. etc. Dazu gleich mehr. Erst einmal hier der Song I'm in Shock von Guided by Voices. I'm in shock, suspended moronic. I'm in shock, aloof, knock, see my red fins. So hit me with the tonic, hit me with the tonic, yeah. Kurz und knapp geht's auch. I'm in Shock hier, Guided by Voices. Und es geht das Gerücht um die Legende, dass Robert Pollard unter seinem Bett einen großen Koffer haben soll, in dem ganz viele Aufnahmen und Tapes und Demos irgendwie rumliegen. Halb fertig, halb aufgenommen, halb sonst irgendwie. Und die werden so nach und nach veröffentlicht. Ob das stimmt, ob dieser Koffer unter dem Bett liegt oder auf dem Dachboden oder im Keller, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist diese Compilation, das ist ja auch Suitcase. Und der Koffer, der ist da eigentlich ganz wörtlich zu nehmen. Vier Stück gibt's davon jetzt. Die vierte gerade eben frisch erschienen mit 100 Songs drauf auf vier CDs und das mögen jetzt erstmal viele sein, aber es heißt, dass Robert Pollard über 1700 Songs angemeldet hat bei so einer, ja, dem Pendant der amerikanischen GEMA sozusagen und damit dürfte er bestimmt irgendwie auf den oberen 10 Plätzen sein und bestimmt einen Eintrag im Guinness-Buch für sich parat haben. Auf dieser Compilation gibt's auch einige bekanntere Songs drauf zu hören, eben der erste auch Walls and Windows, zumindest Melodien und Zeile, Texte daraus gab's schon bei vorherigen Guided by Voices Aufnahmen rauszuhören und ja, einige Hits hier auch wirklich nochmal in Demo-Version, zum Beispiel der hier, Motor Away von Guided by Voices. Told you so, and then the time will come to add up the numbers. Motor Away, der Song Original auf dem Album Alien Lanes, mit dem sie damals auch dann ihren Durchbruch hatten, eine von diesen diversen Singles da drauf, die ja den Indie-Rock ein bisschen populärer gemacht haben, den Lo-Fi-Indie-Rock. Das muss so gewesen sein, 97 ungefähr. Und ja, wir hören nochmal rein, hier Guided by Voices mit The Garden. Das waren Guided by Voices mit The Garden von der Compilation Suitcase 4, Captain Kangaroo Won the War. Die vier CDs, die da drauf sind, hat jede nochmal einen einzelnen Titel. Jetzt gerade eben zum Beispiel alle von der allerersten Disc After You Retreat Live betitelt und die anderen dann auch irgendwie mit komischen Titeln. Es gab mal eine von diesen Suitcase Compilations mit diesen 100 Songs drauf. Ich glaube, das war die zweite oder die dritte. Da hat Robert Pollard jedem einzelnen Song einen anderen Bandnamen gegeben und noch einen anderen Titel natürlich. Das war total irre. Der ist sowas von kreativ. Das ist sowieso der reinste Wahnsinn. Nicht nur, dass er drei Alben Rick It Wiki rausgebracht hat und ein Soloalbum, eins mit den Circus Devils, jetzt auch noch diese 100 CD-Box mit Guided by Voices. Der Typ ist sowas von ein Workaholic, das ist unglaublich. Er macht auch noch Kunst nebenbei. Die ganzen Cover seiner Band macht er selbst. Da macht er so Collagen mit Schere und Kleber und wahrscheinlich auch ein bisschen Computer inzwischen alles zusammenkleben. Und das macht er so gut, dass er inzwischen ganze Bücher rausbringt. Kunstbände sozusagen und auch so ein Fanzine. Eat heißt das Ganze. Gibt es auch schon bestimmt mindestens 10 Ausgaben von. Sehr zu empfehlen, das Ganze. Hier nochmal Guided by Voices mit Ode to JD. Told me to go out of here. I said, why don't you worry? You couldn't care less. Maybe I'm thinking of a time when I went home. I don't care what you say. I don't care who your bodies are. To JD, Gutted by Voices. Diese Compilation Suitcase 4 mit diesen vier CDs, 100 Songs, gibt es nur auf CD, aber für die Vinyl-Liebhaber hat Robert Pollard auch immer ein Herz und veröffentlicht dann immer noch mal auch eine Schallplatte dazu, die heißt dann immer Briefcase statt Suitcase, also Briefcase 4 gibt es auch. Das sind so eine Compilation mit 22 Songs, die hier auf der 100-fachen CD-Box drauf sind. Ich finde die Box dann schon ein bisschen essentieller, weil da ja natürlich so viel gutes Zeug drauf ist. Es ist einfach der reinste Wahnsinn. Viele Songs, die man noch nicht kennt, die nicht veröffentlicht worden sind, viele Demos, viele Fragmente, viele Songtexte und Melodiebögen, die hier und da wieder auftauchen, wie so ein eigenes Mashup, was man hier sozusagen nochmal hört von Gutted by Voices. Klar, für die die Band nicht kennen, auf jeden Fall sind Alben wie B-1000 oder Alien Lanes zu empfehlen, die besten Alben, die sie je gemacht haben. Das war so Ende 90er sozusagen. Das hier ist schon wirklich das für die Spezialisten dann, die alles von der Band haben müssen. Ja, zu denen gehöre ich natürlich, ne? Nochmal hier Gutted by Voices mit einem Song, den man auch aus meinem Zusammenhang kennt, Over and Over Again. Thank you. Over and Over Again, Guided by Voices. Das Ganze vom Album Suitcase for Kangaroo, Captain Kangaroo Won the War, Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu, wie gewohnt, auch mehr auf der Homepage im Netz unter sundayservice.de. Letzter Song, auch ein Reissue und so von The Nectarine No. 9, einer Band aus Schottland. Damals gab es an den 80ern, Anfang 80er, diesen Sound of the Sound of Young Scotland, dem Sound des jungen Schottlands mit Bands wie Orange Juice, Aztec Camera, vielen anderen, auch The Nectarine No. 9 gehörten dazu. Band um einen gewissen Henderson, wie ist er noch mit vollen Namen? Hier Davy Henderson natürlich. Deren Album St. Jack, original erschien 95, wurde kurz wieder aufgelegt, auch davon hier. Der Song Couldn't Phone Potatoes und ich sag tschüss bis zum nächsten Mal.